Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 19. Guten Morgen und guten Morgen. Vers 11, Philipper 4, in der Passion-Übersetzung. Das sage ich euch nicht, weil ich in Not bin. Schau, er sagt ihnen nicht etwas, um sie zu manipulieren oder etwas von ihnen zu bekommen. Das Herz von Paulus musste zu einem so unglaublichen Durchbruch gekommen sein. Weißt du, viele Menschen sagen so etwas, weil sie manipulieren, oft sogar unbewusst. Weißt du, was ich herausgefunden habe? Wenn wir Gott gegenüber nicht ständig den Wunsch äußern, wahrhaftig und aufrichtig zu sehen, was in unserem Herzen vorgeht, werden wir uns dessen nicht bewusst. Deshalb müssen wir immer wieder sagen: Herr, zeige mir mein Herz. Ich habe nämlich sehr aufrichtige Menschen getroffen, die nicht einmal wissen, dass sie andere manipulieren, und doch tun sie es. Paulus hat nicht über Geld geredet, weil er etwas von den Menschen bekommen wollte. Solch ein Herz müssen wir in uns tragen. Schau, er sagt also: Ich erzähle euch das nicht, weil ich in Not bin. Das ist ein unglaublicher Gedanke, denn normalerweise reden Gemeinden und Werke über Geld, wenn sie in Not sind. Richtig, dann reden sie darüber. Leute, danke, dass ihr mich unterstützt. Bitte hört nicht auf, mich zu unterstützen. Danke, wir brauchen das. Aber Paulus hat verstanden, dass die finanzielle Unterstützung, die die Menschen geben, nichts mit meiner Not zu tun hat, sondern mit ihnen selbst. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Schau dir also an, warum er nicht von Not gesprochen hat. Denn ich habe gelernt, in allen Lebenslagen zufrieden zu sein. Weißt du was? Vor vielen, vielen Jahren hatten wir ein Schild an der Tür unseres Hauses, in dem wir wohnten. Darauf stand Folgendes: Wirklich reich ist derjenige, der zufrieden ist. Schau, was Paulus sagt: Ich habe gelernt, in allen Lebenslagen zufrieden zu sein. Sag mir, wer reicher ist, derjenige, der zufrieden ist, oder derjenige, der immer mehr haben will? Oder lass es mich noch anders sagen: Sag mir, wer reicher ist, derjenige, der mit seinem Leben zufrieden ist, oder derjenige, der Hunderttausende auf seinem Bankkonto hat und sich trotzdem Sorgen um die Zukunft macht? Siehst du, der Zufriedene ist wirklich reich. Und Paulus sagt etwas wirklich Interessantes. Paulus hat nicht gesagt: Ich bin in jeder Lebenslage zufrieden. Das hat er nicht gesagt. Schau, was er sagte. Er sagte: Ich habe gelernt, in allen Lebenslagen zufrieden zu sein. Was bedeutet das also? Es bedeutet, dass es nicht nur eine Entscheidung ist, die du triffst. Es beginnt mit der Entscheidung, aber es ist etwas, das du lernen musst. Weißt du, ich habe gelernt, dass das ganze Leben im neuen Bund folgendermaßen ausschaut. Ich habe gelernt, dass viele Dinge mit der Entscheidung beginnen und wir diese Dinge dann lernen müssen, indem wir sie ständig in die Praxis umsetzen. Leute, wenn ihr euch diesen Schlüssel schnappen könnt. Wenn ich mein Leben nur auf Offenbarung ausrichte: Oh, ich will den neuen Bund verstehen, eine Offenbarung mehr. Reinhard, lass mich noch eine Lehre von dir hören. Was passiert dann? Wir bekommen eine Offenbarung, aber wir lernen nie, in dieser Offenbarung zu leben. Für mich ist es ein wichtiger Schlüssel zu verstehen, dass, um wirklich ein Leben in Fülle zu führen, ich die Offenbarung haben muss und dann lernen muss, in dieser Offenbarung zu leben. Daniel zitiert gerne ein Zitat von mir, von dem ich eigentlich gar nicht wusste, dass es so wichtig ist. Weißt du, manchmal sage ich Dinge, die aus meinem Mund kommen, und dann denke ich: Was habe ich gerade gesagt? Daniel hat mir klar gemacht, dass es tatsächlich eine tiefe Wahrheit ist. Alles, was du mit Gott erlebt hast, ist eine Einladung, es noch einmal zu erleben und tiefer zu gehen. Also denk darüber nach. Wir haben also eine Offenbarung. Die Offenbarung verändert unser tägliches Leben nicht, denn anstatt zu lernen, in dieser Offenbarung zu leben, verfolgen wir die nächste Offenbarung. Und was passiert? Wir leben von Offenbarung zu Offenbarung zu Offenbarung und haben kein verändertes Leben. Paulus sagt also: Ich habe etwas gelernt. Ich habe gelernt, in jeder Situation zufrieden zu sein. Bist du also bereit, das zu lernen? Bist du bereit zu sagen: Wow, Zufriedenheit bedeutet, reich zu sein. Das will ich lernen. Ist das nicht etwas seltsam? Zwei Dinge. Erstens, wir streben weiterhin nur nach rationalem Verständnis und Wissen ohne Erfahrung. Das wird uns nicht weiterbringen. Und zweitens, wir wollen eine Erfahrung, aber wir sind nicht bereit zu lernen, in dieser Erfahrung zu wandeln und zu leben. Also, mein lieber Freund, triff eine Entscheidung und sage: Ich will lernen, als zufriedener Mensch zu wandeln und zu leben, in jeder einzelnen Situation. Und du wirst ein großartiges Leben haben. Wir sehen uns morgen.